So, ich glaube, so langsam haben alle einen Platz gefunden, oder die meisten zumindest. Ich würde dann mal sagen, dass wir anfangen. Ja, hallo, schön, dass ihr alle gekommen seid, dass sich der Saal doch gefüllt hat zur heutigen Veranstaltung Das Geschlecht des Situationismus. Die Veranstaltung findet im Rahmen des Amplify Festival, oder nicht Festival, letztes Jahr war es ein Festival, dieses Jahr ist es so ein bisschen über den ganzen Sommer verteilt von Coney Island. Und genau in diesem Rahmen wurde die Outside the Box, die Zeitschrift für feministische Gesellschaftskritik, angefragt, hier eine Veranstaltung zu machen. Genau, und dabei ist ja das Thema Das Geschlecht des Situationismus entstanden mit drei Referenten, was sehr schön ist, dass alle drei doch noch kommen konnten. Mit Negator, Tagedieben und Zwie. Alle drei sind vom Autorenkollektiv Biene Baumeister, Zwie Negator. Einige von euch werden es vielleicht kennen. Unter anderem haben sie dieses Buch rausgebracht, die Einführung in die situationistische Revolutionstheorie. Und ja, arbeiten, genau, einige der Referenten sind auch in der MacGuffin Foundation. Da gibt es dann hier auch noch Aufkleber und dann kann man sich da nochmal informieren im Internet. Sonst arbeiten alle schon längere Zeit an der Aktualisierung der situationistischen Revolutionstheorie. Die Auseinandersetzung mit dem heutigen Thema, also mit Situationismus und Geschlechterverhältnis, war, glaube ich, auch schon längere Zeit in Planung und wurde jetzt in letzter Zeit halt angegangen. Da gab es auch schon eine Veranstaltung dazu in Frankfurt. Ansonsten ist das jetzt, glaube ich, die zweite dazu. Also ist auch noch ein relativ frisches Thema. Genau, und ich will da auch gar nicht so viel vorweggreifen. Vielleicht noch kurz, wie es zu der Idee kam, die Veranstaltung zu machen. Also während der Arbeit an der zweiten Ausgabe für die Outside the Box wurde sich halt näher mit den avantgardistischen Theorien beschäftigt des 20. Jahrhunderts und unter anderem sind wir da auf die Situationisten gestoßen als ja eine Bewegung, die halt eine radikale Gesellschaftskritik geführt hat und auch mit dem Ziel einer kommunistischen Revolution und da ja auch die Outside the Box ja den Anspruch hat einer radikalen Gesellschaftskritik. Haben wir uns das halt näher angeguckt unter dem Blickwinkel der Geschlechterkritik in der situationistischen Internationale und sind dann ziemlich schnell darauf gestoßen, dass das halt ein blinder Fleck ist, wo natürlich schnell die Frage aufkam. Also genau, wir haben halt ein Interview gemacht mit Zwie und Negator zu dem Thema und sind schnell darauf gestoßen, oder haben uns gefragt, warum gibt es diese Leerstelle Geschlecht in der situationistischen Theorie, wo sie doch eigentlich den Anspruch hat, alle Kategorien der bestehenden Gesellschaft radikal in Frage zu stellen. Und trotzdem ist das Geschlecht, oder die Kritik am Geschlechterverhältnis da hinten runtergefallen. Und anschließend daran kann man dann halt die Frage stellen, wie diese Theorie zu aktualisieren wäre, damit die situationistische Theorie halt vielleicht doch noch fruchtbar ist für eine aktuelle Kritik am Geschlechterverhältnis. Ja, genau. Und die Fragen haben schon, fanden wir ein Potenzial und genau deswegen machen wir heute hier die Veranstaltung und werden da genau auch auf diese Fragen, denke ich, zurückkommen. Vorher noch kurz zwei Hinweise. Wir machen am Wochenende noch, also das kommende Wochenende, jetzt Samstag, Sonntag, ein Wochenendseminar zur Einführung in die situationistische Revolutionstheorie mit Negator und Zwie. Das wird in der Braustraße stattfinden. Wer da noch spontan Lust hat, mitzumachen, kann das gerne tun, kann sich danach noch bei uns melden. Wir haben auch noch wieder, die wir euch dann geben können. Genau. Also man kann sich gerne noch anmelden. Und der andere Hinweis, genau, also die Outside the Box, die zweite Ausgabe von der Zeitschrift wird auf jeden Fall noch diesen Herbst, genaueres ist noch nicht ganz raus gerade, rauskommen. Und da könnt ihr euch aber auch informieren auf der Internetseite. Genau, dann würde ich mal weitergeben. wir machen jetzt erstmal das Referat. Also erstmal reden die Referentinnen, dann machen wir noch eine 10-minütige Pause und dann Diskussion. So ungefähr ist geplant. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wie du ja schon gesagt hast, es geht heute Abend eher um eine bestimmte Anwendung oder eine bestimmte Debatte darüber zu führen, was die situationistische Kritik nicht geleistet hat. Das heißt also, dass wir heute eher nicht so eine Einführung in die Geschichte oder in die Kategorien der situationistischen Internationale geben können und auch nicht wollen. Ich möchte ja ganz kurz hier auf den Büchertisch verweisen, wo zum Beispiel zum Mitnehmen so Ausgaben von der Frankfurter Studierendenzeitschrift Diskus ausliegen. Die könnt ihr einfach so mitnehmen. Und da ist vom Autorenkollektiv Biene Baumeister Zwienegator auch ein relativ so mit einführenden Charakter gehaltener Text so über die Geschichte und was der situationistischen Internationalen, was die so gemacht haben. Außerdem liegt dann noch aus Reprints von den Zeitschriftenbänden der Situationistischen Internationalen. Das war eine ihrer Praxen in der Zeit, in der sie zwischen Mitte der 50er Jahre und Anfang der 70er Jahre tätig waren, war eine ihrer Praxen, eine Zeitschrift rauszugeben, Revue Internationale Situationiste. Die ist in den 70er Jahren dann in Deutschland von der Edition Nautilus in deutscher Sprache nochmal nachgedruckt oder über die, eine Übersetzung entstanden. Mittlerweile gibt es da auch einen Reprint davon und vielleicht interessiert das den einen oder die andere von euch. Da kann man einfach nochmal schauen anhand der Zeitschrift, wie diese Leute eigentlich in ihrer Zeit gearbeitet haben. Und auf dem Büchertisch gibt es auch die Bände, von dem, die du schon angesprochen hattest, von der Situation, also diese situationistische Revolutionstheorie, Band 1 und Band 2, die vor ein paar Jahren im Schmetterling Verlag erschienen sind. Ebenfalls hinweisen möchte ich auch noch auf einen Reader, der in Weimar herausgekommen ist, der sozusagen nochmal Veranstaltungen dokumentiert, die dort in den letzten 2 Jahren stattgefunden haben, zu Spektakel, Avantgarde, Kunst und Revolution. Und um mit der Werbeverkaufsveranstaltung gleich weiterzumachen, in diesem Rahmen wird es dann auch eine Veranstaltung am 7. Oktober geben in Weimar, und zwar mit Peter Bürger, der ja diese sehr, sehr verdienstvolle Theorie der Avantgarde geschrieben hat, und der wird über den Umgang mit der Avantgarde-Bewegung, über den Umgang mit den Avantgarde-Bewegungen sprechen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall sehr interessant, Peter Bürger da einfach nochmal zu erleben. Der hat auf jeden Fall sehr interessante Sachen über die letzten Jahrzehnte veröffentlicht. Ja, soweit die einführenden Worte. Vielleicht etwas Musik. Er versteht den Streit nicht und sie versteht sich selbst nicht. Sie steht auf und lässt ihn sitzen auf der Couch. Zurück in die Küche entlang der Spuren im Linoleum. Die Küche ist gekachelt und schlicht und man ist dort ganz für sich. Oder nicht? Kosova, Schatz, sie zeigen einen guten Film. Komm zurück aufs Sofa, Liebling, sie zeigen gerade diesen sehr guten Film. Das muss man auch ausnutzen, das muss man mitnehmen, da muss man hinsehen. Also setz dich hin, sieh hin und versehen. Komm zurück zu mir auf Sofa, Liebling. Kann sie nicht mehr erreichen, sie steht zwischen ihren zeitspannenden Geräten und hat ein Gefühl, als würde ihr nichts mehr davon gehören. Irgendwo geht es anderen schlechter, doch das ist längst kein Trost mehr. Es war bloß eine Ahnung, aber jetzt ist sie ganz sicher. Und sie schaut aus dem Fenster auf die Straße wie immer. Und dort zwischen den Häusern etwas Böses kommt näher. Und die Straße verschwindet und die Autos zerplatzen. Und das Schreien beginnt und das Fenster verschwindet. Und die Apokalypse erreicht Bockhorst. Ja, so viel von Bert Wegemann, die Apokalypse erreicht Borghorst. Vorab ein paar kleine Zitate. Wir denken zunächst, dass die Welt verändert werden muss. Eine revolutionäre Bewegung gibt es jedoch leider nicht. Die Gesellschaft enthält zwar Widersprüche und ändert sich. Das macht eine revolutionäre Tätigkeit auf eine immer neue Art möglich und notwendig, wobei eine solche Tätigkeit, die heutzutage nicht mehr oder noch nicht vorhanden ist. Es handelt sich also nicht darum, eine derartige Bewegung zu unterstützen, sondern sie aufzubauen, sie zu definieren und unzertrennlich damit zu experimentieren. Die erste für eine solche Bewegung unentbehrliche Handlung ist, eben zu sagen, dass es keine Revolution, dass keine revolutionäre Bewegung da ist. Alles andere ist nur eine lächerliche Übermalung der Vergangenheit. Das waren zwei Zitate der Situationistischen Internationale. Und man kann sich erstmal fragen, wie ich mich in unserer Jetztzeit dazu in Bezug setzen kann. Grausam gründlich, kritisch rettend. Guy Debord schreibt 1979, man kenne den starken Hang der Menschen, unnütz vereinfachte Bruchstücke alter revolutionärer Theorien zu wiederholen. Deren Verschleiß bleibe ihnen durch die bloße Tatsache verborgen, dass sie nicht versuchten, sie auf irgendeinen tatsächlichen Kampf anzuwenden, um die Bedingungen zu verändern, in denen sie sich wirklich befinden. So komme es, dass sie kaum besser begriffen, wie diese Theorien mit wechselndem Glück in den Konflikten früherer Zeiten eingesetzt werden konnten. Davon abgesehen gäbe es bei nüchterner Untersuchung keinen Zweifel, dass die, die eine bestehende Gesellschaft wirklich erschüttern wollen, eine Theorie formulieren müssen, die die Gesellschaft grundlegend erklärt oder die zumindest den Anschein hat, eine befriedigende Erklärung von ihr zu geben. Sobald diese Theorie ein wenig bekannt geworden ist, vorausgesetzt dies geschieht inmitten der Zusammenstöße, die den öffentlichen Frieden stören, und noch bevor sie genau verstanden wird, wird überall die latente Unzufriedenheit durch die bloße, unbestimmte Existenz einer theoretischen Verurteilung der Ordnung der Dinge verstärkt und verschlimmert. Und danach könnten alle Proletarier zu Strategen werden, indem sie anfangen, mit Wut den Krieg der Freiheit zu führen. Soweit die Feststellungen und Einsichten und Aussparungen von Situationistinnen in ihrer Zeit, den 1950er bis 1970er Jahren. Sie hatten sich selbst als enfant perdu, als verlorenen Haufen gesehen, der sich vornahm, ein gesellschaftliches Terrain psychogeografisch zu sondieren, auf dem angesichts der umfassenden Niederlage der bisherigen revolutionären Anläufe für zukünftige Anläufe nichts mehr zu erhoffen zu sein schien. Und doch war es ihnen gelungen, die Bruchlinien künftiger Revolten wahrzunehmen und praktisch die Subversion voranzutreiben. Gelingen konnte ihnen dies weitgehend, weil sie eine umfassende Kritik aller getrennt erscheinenden Momente des gesellschaftlichen Lebens vornahmen, wie sie von der sich modernisierenden Warenform dem Spektakel in Beschlag genommen wird. Umfassend, könnte man fragen. Das war der Anspruch der Situationistinnen, jedoch waren sie entgegen der von ihnen so stark gemachten Kritik des Alltagslebens nicht in der Lage, in ihrer Zeit wirklich etwas Feindliches und Treffendes über das Geschlechterverhältnis zu sagen. Biene Baumeister Zwie-Negator haben das als blinden Fleck bei der Situationistischen Internationalen benannt und sind dafür insbesondere von dem kommunistischen Zirkel Rote Sonne kritisiert worden. In ihrem Text Triebschicksal einer situationistischen Revolutionstheorie stellen sie fest, dass es sich beim Fall der Ausblendung des Geschlechterverhältnisses durch die SI nicht um einen blinden Fleck handelt, sondern um interessierte Ignoranz. Die Ausblendung aller reproduktiven Tätigkeiten verrate die Neigung von Revolutionstheoretikern, dieselben Sachen nicht wahrzunehmen wie nicht politische Ehemänner. Und weiter führen Rote Sonne aus, dass bei der SI dieses theoretische Desinteresse an Reproduktion regelmäßig mit einer ungeheuren Mystifikation von Liebe und Frauen einhergeht und einer dementsprechend miesen Praxis. Die Frage, wie alle zu Strateginnen werden können, in ihrer individuellen wie gesellschaftlichen Befreiung von der Gesamtheit der historisch überwindbaren Zwänge, ist damit ja nur umso dringlicher und bildet für mich jetzt den Rahmen für die Diskussion des heutigen Abends. Wie sich also assoziieren für eine kollektive Praxis der Theorie, der feindlichen Untersuchung aller Aspekte des entfremdeten Lebens und ihrer emanzipatorischen Überwindung? Wie sind denn die Bedingungen heute? Es beherrscht uns ein spektakuläres Bild von westlicher Emanzipation auf dem Boden der bestehenden Verhältnisse, Gleichheit, alles wird besser, Soft Skills als unabdingbare Voraussetzung für affektive Arbeit, weibliche Eigenschaften, Kommunikationsfähigkeit, Teamarbeit, das sind die modernsten Erfordernisse der Reproduktion des Kapitals oder für die Reproduktion des Kapitals. Das spektakuläre Bild von Frau beinhaltet ebenso, dass sie spielerisch im Handumdrehen alles Weitere, Kinderaufzucht, Beziehungen etc. pp. Erledigt bekommt. Lässt sich anhand der gleichstellenden Gesetzgebung von einem Sieg sprechen? Jede Reform kann uns recht sein, wenn sie die Bedingungen für Weitergehendes verbessert. Andrea Truman hat in der mit Emanzipation betitelten ersten Ausgabe der Outside the Box in ihrem Artikel »Das Bedürfnis nach Gleichheit« eine nüchterne Bestandsaufnahme gemacht. Der Feminismus ist wie jede Kritik, die nicht darauf abzielte oder der es nicht gelang, die Verhältnisse umzuwerfen, in der Modernisierung des Bestehenden gemündet. Anders als die SI kann Truman natürlich auch etwas über die Genese des modernen Geschlechterverhältnisses in der Aufklärung und bürgerlichen Moderne aussagen. Und wenn sie die Geschlechterrollen ab Rousseau beschreibt, das Wesentliche der Frau sei die Mutterschaft und das Wesentliche für den Mann der Krieg, so fühlen wir uns an die Selbstbilder der SI erinnert. Für die SI war das Wesentliche für den Mann der Krieg. In Übertragung des Hegelschen Herr-Knecht-Verhältnisses könnte man sagen, sie hatten keinen Begriff von der Hergestelltheit des Bodens, auf dem Mann sich quasi natürlich bewegt. Ein Desperado- und Herrenreitertum, typical male. Als in den 80er Jahren die Engländerin Lucy Forsythe mit ihrem Freund in Frankreich in dem Haus des Ehepaars Guy Debord und Alice Becker Ho zu Besuch waren, Debord Hof hielt und sich durch den Tag trank und trank sich durch den Tag, während Becker Ho die Getränke und alles andere beischleppte, konnten sich die Gäste nicht der Frage erwehren, ob das eigentlich immer so wäre. Debords Antwort darauf, moi je fais la révolution, elle fait la vaisselle. Ich mache die Revolution und sie den Abwasch. Ist irgendetwas daran ironisch zu verstehen? Aber immerhin durften die Frauen in der SI, wie typisch für linke Haufen, auch zu Männern werden und dort zugleich als Frauen den Boden herstellen, was heute der zunehmende Normalzustand ist, des, wie Roswitha Scholz es nennt, verwildernden Patriarchats, was dieser Normalzustand zu sein scheint und was Andrea Truman so beschreibt. Zudem muss sich die Frau auch noch selbst teilen und ist jetzt Mann und Frau, Vater und Mutter zugleich. Die SI hat in ihrer Zeit auf einen Begriff von Totalität und Aufhebung der Trennungen abgezielt und diesen verfehlt. Die Trennung von privat und öffentlich im Spektakel und ihre Aufhebungen müssen entlang ihrer Verdoppelungen im Geschlechterverhältnis bestimmt werden, um so eine kommunistische Assoziation überhaupt erst zu ermöglichen, die auf die Aneignung der gesamten gesellschaftlichen Bedingungen hinaus will. Hinzu ließe sich als eine sinnvolle Entwendung situationistischer Techniken eine kollektive kommunistische militante Untersuchung der Psychogeographie der Geschlechter, eine Art Kartografierung genderspezifischer Bewusstseinslagen vorschlagen. Und das wäre dann unter folgenden Fragestellungen wie spielen Lebensabschnittslagen, das Ende des unschuldigen Linksseins an der Universität, der Proletarisierungsschock, die damit einhergehende Atomisierung im Privatleben und nach der anderen Seite hin die erzwungene Kooperation in der Lohnarbeit zusammen? Und wie wirken sie sich auf die Bedürfnisse nach gefestigten Genderbildern aus? Wie lassen sich Bilder, Selbstbilder von Geschlechtlichkeit und ihrer Affirmation, aber auch der darüber hinaustreibenden Möglichkeitsmomente entschlüsseln? Dann aber auch, um besser zu verstehen und damit spielen zu können, was die anziehenden Momente von Passivität und des Verharrens in den Geschlechterrollen sind, wären diese Fragen zu entwickeln und kollektive Untersuchungen daran voranzutreiben. Wie lässt sich das aktive Moment bei der Herstellung der gesellschaftlichen Passivität besser verstehen? Also vielleicht eine kleine Erläuterung an der Stelle. Die SI hat immer ganz stark auf die Aktivität gesetzt gegen die gesellschaftliche Passivität. Wenn wir uns das Geschlechterverhältnis anschauen, können wir eigentlich davon reden, dass ich habe es jetzt mal so arbeitstechnisch, so in einer Entwendung der Herr-Knecht-Relation, nach der Knecht-Seite hin, also das sozusagen gesellschaftlich weiblich Bestimmte, ist eine hochgradig aktive Tätigkeit, ja, diesen Boden herzustellen, also ist eigentlich was hochgradig Aktives, was aber im Resultat eben genau die gesellschaftliche Passivität dann als Ergebnis hat. Was hieße es für die Entwicklung einer kommunistischen Ökonomie der Zeit, wenn diese auf die Aufhebung der Geschlechterordnung zielen soll? Emanzipation hieße, nicht mehr auf den starken Mann oder die Mutti zu hoffen oder auf Partei, Gott, Staat bzw. die Revolution, die uns dann schon alle irgendwie verändern wird, wenn sie dann mal stattgefunden hat. Die Aneignung der möglichen eigenen Gesellschaftlichkeit ist die Bedingung für die Beendigung des gesellschaftlichen Traumschlafs. Assoziation hieße dann insbesondere, allen die Teilnahme an diesem Prozess zu ermöglichen und neue Leidenschaften zu entwickeln. Denn der größte moralische Mangel bleibt die Duldsamkeit in allen ihren Formen. So, ich sag jetzt was zu der Darstellung von Frauen in den Bildern der SI-Revue und noch zu vier anderen Punkten. Wenn man die Texte der SI zunächst aus Internetarchiven kennt, ist man etwas überrascht, wenn man das erste Mal in die SI-Revue hineinguckt, die Zeitschrift, die zwischen 1957 und 1972 12-mal erschienen ist und die vornehmliche Bebilderung aus Frauen im Bikini besteht, die zum Teil auch noch Sprechblasen bekommen mit Sprüchen wie »Ach Mutti, wie schön es ist, mit all diesen Wütenden zu schlafen«. Solche Sätze sprengen sicherlich die ideologische vorgegebene Bandbreite von Kommunikation in Familienkonstellationen und wenden sich zudem gegen eine repressive Sexualmoral. Nicht hinterfragt wird hier aber die Rolle der Frau als heteronormgerechtes Sexualobjekt. Die SI kritisiert an der Gesellschaft, dass der Zugang zum eigenen Begehren nur über spektakuläre Bilder vermittelt ist. Nicht nur aus Kino- und Werbebildern, sondern auch durch sozial in der Gesellschaft kursierende Konzepte ist jede Geste, die zum scheinbar privatesten der Sexualität gehört, vorbestimmt und reguliert. Viele Texte der SI wenden sich gegen diesen von ihnen analysierten Vorgang. Die Bebilderung jedoch spricht eine andere Sprache. Indem sie die spektakulären Bilder von Begehren ironisieren, die darin enthaltenen Frauendarstellungen und Rollen jedoch umstandslos übernehmen, machen sie sich zwar darüber lustig, dass diese Form der spektakulären Darstellung bereits Begehren sein soll. Die Frauen in ihren Entwendungen äußern sich mit ihren Sprechblasen und Bildunterschriften jedoch wiederum nur als Sexobjekt. Die entwendeten Bilder geraten der SI zu einer Stärkung des Mainstream-Spektakels. So zitiert die SI zum Beispiel in der Bildunterschrift zu einer barbusigen Frau, das ist auch eins der Bilder, die ihr hier im Hintergrund seht, höhnisch einen niederländischen evangelischen Fernsehprogrammchef mit dem Satz: Wir wollten zeigen, dass nackte Frauen sehr schön sein können. Die SI wiederum schreibt dazu, die Massenmedien wollten ihrer Zuschauerherde jetzt eine Wahrheit enthüllen, von der man zu glauben vorgibt, sie wäre ihr sonst für immer entgangen. Jeder weiß also laut SI oder könnte wissen, dass Frauen schön sind. Hier geht es also nicht um ein Subjekt, das losgelöst von seinem gesellschaftlichen Geschlecht je individuell in Bezug auf sexuelles Begehren gedacht wird, sondern es wird eine komplett männlich kodierte Selbstverständlichkeit perpetuiert. Ja, Entschuldigung. Zweiter Punkt, in den Texten der SI geht es wiederum überhaupt nicht um die spezifische Form von Spektakel, in der das als weiblich geltende gesellschaftlich repräsentiert wird, und auch nicht um die spezifischen Formen von Unterdrückung, denen sich Frauen zum Beispiel qua Arbeitsteilung ausgesetzt sehen. Der Blick auf das, was die SI an der Gesellschaft als unerträglich analysiert, ist männlich. Insbesondere in den Texten, die sich mit der Kritik von Alltag beschäftigen, würde man doch zumindest Ansätze einer Darstellung des normierten Geschlechterverhältnisses vermuten. So zum Beispiel in den Perspektiven einer Veränderung des alltäglichen Lebens von Guy Debord oder den zweiteiligen Basisbanalitäten von Raoul van Nijgem. Obwohl es in diesen Texten die ganze Zeit um Alltag geht, kommt in ihnen kein Geschlechterverhältnis vor. Aber es geht in ihnen auch nicht um Alltagserfahrungen. Und weil es um keine konkret gemachten Erfahrungen geht, sondern um einen recht abstrakten Begriff von Alltag, den die SI, so wie ich das verstehe, sowohl kritisch meint als auch hochhalten will, kommt eben auch kein Einzelner mit Scheiß, den er zum Beispiel wegen Arbeit oder in persönlichen Beziehungen erlebt, drin vor. Am Alter kritisiert wird vielmehr die redundante Immergleichheit und das Scheinhafte des Erlebens. Wie können die Situationisten aber das, was sie die ganze Zeit umgibt, als scheinhaft entlarven, ohne Zugang zum richtigen Wahren zu haben? Meines Erachtens gibt es dafür zwei Möglichkeiten. Erstens, indem man das an der Materie, das sich gegen Sachen sträubt, hochhält, zum Beispiel Schlafmangel, Unfähigkeit im Sinne des Kapitals zu funktionieren, Unlust, anstrengende oder eintönige Tätigkeiten zu verrichten, Rebellion gegen die eigene Normierung, hier wäre man eben bei der konkreten Erfahrung, und zweitens, indem man das Scheinhafte gegen sich selbst, also gegen die Scheinhaftigkeit wendet. Damit meine ich, dass man einen Schein, eine Ideologie nehmen müsste und zeigen müsste, dass er sich nicht konsequent zu Ende denken lässt, was auf eine Lüge oder ein Problem in dem Konzept hinweisen würde. Da gäbe es zum Beispiel das gesellschaftlich allseits propagierte Glück der Ehe. Wenn Kinderkriegen so toll ist, wie die Ideologie behauptet, warum schaut die Mainstream-Gesellschaft dann Frauen abschätzig an, die das nicht tun? Wenn Reihenhaus-Ehe-Rasenmäher so glücklich macht, wie suggeriert, woher kommen dann Homophobie und Antisemitismus? Das wiederum ist, denke ich, propagierte Methode der SI und das, was sie Spektakel nennen, in seiner Spektakelhaftigkeit auszuweisen. In Bezug auf geschlechtliche Zurichtung und Genderaufteilung gibt es aber eben nichts. Um sich hiervon einen Begriff zu bilden, müsste man wiederum von den konkreten Erscheinungen ausgehen und käme auch hier dann vom Besonderen zum Allgemeinen. In dem Abstraktmodus, in dem die genannten Texte über Alltag reden, kommt die SI aber aus dem Hülsenhaften, das sie selbst am Alltag kritisiert, überhaupt nicht heraus. Das Sprechen von Frauen wäre demgegenüber qua Definitionem auf der Ebene des Besonderen angelegt, was nicht heißt, dass es da bleiben muss, aber ohne Erfahrung des Besonderen gibt es keine Kritik davon. Frauen können sich im Gegensatz zu Texte schreibenden Männern eher nicht der Illusion hingeben, sich in keinem Geschlechterverhältnis zu befinden. Dritter Punkt, zur empirischen Rolle der Frauen in der SI. Die SI bestand während der 15 Jahre ihres Bestehens immer aus einer Gruppe von ungefähr 10 bis 40 Mitgliedern aus der Kunstszene. Auf der Gründungskonferenz 1957 waren 6 männliche und 3 weibliche Delegierte und insgesamt gehörten der SI in den 15 Jahren 7 Frauen bei über 70 SI-Mitgliedern an. Von 1969 bis 1972 war keine einzige Frau mehr dabei. Die bekanntesten 3 Frauen der SI sind die Mitbegründerin Michelle Bernstein, die erste Ehefrau von Guy Debord, die Schriftstellerin Alice Becker-Ho, die zweite Ehefrau von Guy Debord, und Jacqueline de Jong, die Freundin von Asghar Yeon. In ihrer Organisation unterschied sich die Gruppe nicht grundlegend davon, wie Politgruppen heute ihre Arbeit strukturieren. Die Frauen waren für das zuständig, was Frauen, auch wenn sie in linken oder linksradikalen Gruppen unterwegs sind, heute auch noch häufig tun. Michelle Bernstein hat Texte abgetippt, Jacqueline de Jong hat Texte übersetzt und außerdem haben beide später die Werke der oder ihrer Männer in der SI publiziert. Jede der 12 insgesamt erschienenen SI-Revues wurde von einem Redaktionskomitee publiziert. 9 der 12 Komitees waren reine Männergruppen. Von der 8. bis zur 10. Ausgabe saß Michelle Bernstein als einzige Frau mit im Komitee. Alle wichtigen programmatischen Texte der SI wurden von Männern geschrieben. Obwohl sich die SI gegen das œuvreartige Autorenprinzip wendete, kennzeichnete sie bis zuletzt einzelne Artikel mit Autorennamen. Von den 600 Seiten Artikeln ist genau ein Artikel mit einem Frauennamen unterschrieben. Es handelt sich um den Text Sunset Boulevard aus der SI-Revue Nummer 7. Eine Rezension des Films Letztes Jahr in Marienbad, geschrieben von Michelle Bernstein. Sie kritisiert darin, dass der Film Deutungen nahelegt wie Liebe ist blind oder Frauen sind unbeständige Wesen. Immerhin kritisiert sie solche Zuschreibungen. Dafür hat sie aber keine eigene Kategorie, sondern sie reiht diese filmischen Aussagen unter andere ein, die sie als traurige Banalitäten benennt. Andere überlieferte Texte von ihr, wie die Gemälderezensionen In Praise of Pino Galizio, sind gar nicht in der SI-Revue erschienen. 1960 und 1961 veröffentlichte sie 2 Bücher, Tous les chevaux du roi, Alle Pferde des Königs, da hat Zwie dankenswerterweise eine Ausgabe mitgebracht, wenn ihr da reingucken wollt, und La Nuit, Die Nacht. Und in beiden Romanen erzählt sie auf fiktionaler Ebene aus dem Alltag der SI und ihrem Leben mit Guy Debord. 4. Punkt. Lässt sich das Geschlechterverhältnis mittels des Spektakelbegriffs kritisieren. Die SI kritisiert am Spektakel, dass der Einzelne zum Zuschauer degradiert wird. In gewisser Weise stimmt das ja auch. Vorgefertigte Muster lassen der oder dem Einzelnen keine Möglichkeit auf freie Entfaltung, wie immer die aussehen könnte. Doch gleichzeitig ist das, was die SI als passive Rezeption kritisiert, mitnichten etwas, was die Individuen nur von außen bestürmt. In Bezug auf das Geschlechterverhältnis würde man eher von einem Doing Gender sprechen. Das Schlimme besteht gerade darin, mitmachen zu müssen beim eigenen Gender werden und Gender sein, die eigene Zurichtung betreiben zu müssen, sich ständig wieder und weiter als Frau oder Mann herstellen zu müssen. So böte ein gegenderter Spektakelbegriff eigentlich die Möglichkeit, noch stärker darauf abzuheben, dass das, was das Spektakel ausmacht, mitnichten etwas ist, was mit Medien zu tun hat, sondern sich durch die Einzelnen, und das heißt eben ganz deutlich durch die Körper der Einzelnen, realisiert. Ein Vorgang, der ja eigentlich auch für zunächst nicht gegendert erscheinende Ausdrucksformen des Spektakels wie Arbeitswahn oder Volksgemeinschaft gilt. Do it yourself, make your own Spektakel. Die SI stellt Begriffe bereit, um das Verhältnis radikaler Praxen und ihrer affirmativen Aufhebung in die Gesellschaft des Kapitals zu beschreiben. Nur eine haarfeine Linie trennt das Detournement, die Entwendung von Begriffen und Dingen zu Zwecken, die bei der Herstellung zunächst nicht intendiert waren, von der Rekuperation, dem Wiederhineinholen von Widerständigen durch die bestehende Gesellschaft. Gleichzeitig handelt es sich auch hier um einen spiralförmigen Kreislauf, welcher der kapitalistischen Verwertung von Geld über Ware in Geld auf höherer Ebene ähnelt. Bewegungen mit radikalen Ansprüchen entwenden etwas aus der Gesellschaft, führen es gegen sie an und geradezu zwangsweise geht das zunächst Radikale dann in die Modernisierung der Gesellschaft ein, führt zu ihrer Erneuerung und stabilisiert sie am Ende. Ich denke, dass Praxen, die versucht haben, in Bezug auf Gender der bestehenden Gesellschaft etwas zu entwenden, um es zu entwerten und verändern, sich durchaus in diesen Begriffen beschreiben lassen. So könnten queere Praxen, Gender, Cross, Drag und so auch als kontrollierte antispektakuläre Praxen gelten, ähnlich wie das situationistische Austesten, ob Innenstädte sich noch für etwas anderes als Langeweile eignen. Die Frage wäre jedoch, ob solche Praxen immer noch radikal sein können oder ob sie vom bestehenden System bereits rekuperiert sind. Als rekuperiert würde man beispielsweise den positiven Bezug von Kunstzirkeln auf Guy Debord verstehen. Solche Zirkel finden die Situationisten schick, aber sie verlängern ihre Gesellschaftskritik nicht über die damals entstandenen Texte hinaus, sondern stochern in dem 60er-Jahre-Gedöns herum, weil es irgendwie hip klingt. Die Praxen solcher Zirkel genügen sich vollkommen selbst und sollen nicht zum Einstürzen des Ganzen beitragen. Ebenso könnte man argumentieren, dass die kapitalistische Stadt, ganz ohne dass es großer radikaler Praxis bedurft hätte, den Genuss, architektonische Oberflächen assoziativ zu konsumieren, inzwischen selbst produziert und sich auf Basis dieser Mechanismen als eine Kulisse mit Freizeitparkscham herstellt. Sie hat, wenn man so will, die einstmals radikale Praxis der Psychogeografie, welche die SI erfunden hat, aufgesogen und ins Spektakel integriert. Vergleicht man also queere Ausdrucksformen, wie beispielsweise das Crossdressing, mit dem psychogeografischen Umherstreifen, wäre zunächst die Frage, mit welcher Motivation das geschieht. Haben solche Strategien überhaupt das Ziel, das Bestehende zum Einsturz zu bringen? Führen sie gar zu Aufruhr? Daneben gäbe es auch noch die Frage nach der Möglichkeit eines solchen Umsturzes. Aber wenn schon die erste Frage negativ beantwortet werden muss, braucht man die zweite gar nicht mehr zu stellen. Wenn queere Praxen sich inzwischen als selbstgenügsam für die entsprechenden Szenen herausgestellt haben sollten, könnte man aus einer solchen Erkenntnis die Konsequenz ziehen, sie für dahin sein zu lassen oder sie zumindest nicht mehr zu betrachten. Meines Erachtens wäre es aber in der Mainstream-Gesellschaft im normierten Arbeitskontext immer noch relativ aufrührerisch, sich nicht genderkonform zu kleiden oder zu benehmen. Da tut es deswegen ja auch kaum jemand. Die revolutionäre Organisation hat lernen müssen, dass sie die Entfremdung nicht mehr in entfremdeten Formen bekämpfen kann, schrieb Guy Debord in der Gesellschaft des Spektakels, bezogen auf die Arbeiterbewegung. Wo aber sollen die immer neuen Formen, die nicht bereits entfremdet sind, herkommen? Die meisten, die schon seit vielen Jahren oder gar mehreren Jahrzehnten versuchen, dem Kapital ein Schnippchen zu schlagen und ihm mit Umwegen und Abkürzungen immer mal wieder den Weg zu verstellen, finden es wahnsinnig anstrengend, sich wie in einer antispektakulären Werbeagentur ständig bessere, tollere und überzeugendere Praxen und Aktionen auszudenken. Ne travaillez jamais, arbeitet niemals, spröden die Situationisten in Paris an Häuserwände. Eine sicherlich sinnvolle, wenn auch unter den bestehenden Bedingungen komplett unrealistische Forderungen. Im Gegensatz dazu bedeutet es hingegen ganz schön viel Arbeit, abgesehen davon, persönlich im Job zu bestehen oder wahlweise sein Leben zwischen Hartz IV und Illegalität zu organisieren, politische Detailstreits mit anderen linken Gruppen sowie einen Haufen weiterer persönlicher Auseinandersetzungen zu führen, sich obendrein auch noch um die Bekämpfung der Entfremdung kümmern zu müssen. Bedauerlich, aber auch verständlich, wenn sich alleinerziehende Mütter heute aus der Misere ihrer Situation herausgezwungen sehen, mehr Staat zu fordern. Der Mangel an guten Ideen, wie die Abschaffung des Ganzen zu denken wäre, ist eklatant. Neben dem in der Linken allseits beliebten Schreiben von Texten und Abhalten von Diskussionen, welche der eigenen Theoriebildung dienen, dem Organisieren von Release- oder Soli-Partys für Fanzines oder Inhaftierte, scheint es mir vor allem die Unzufriedenheit mit konkreten Gegebenheiten zu sein, die eine absolute Grenze zum Einverstandensein zieht. Die Betrachtung der Kreisförmigkeit in den Begriffen der SI von Entwendung und Rekuperation stellt auch eine Möglichkeit her, Rekuperiertes als das jeweils gesellschaftlich Erreichte zu betrachten. Wo sich radikale Forderungen jedoch in zahnlose Reformen verwandeln, gibt es einerseits einen inhaltlichen Verlust oder Überschuss, je nachdem, von welcher Seite man aus ist, beurteilt. Andererseits wäre in dem ständigen Prozess, bei dem radikale Praxen ins System integriert werden, also einerseits erfolgreich sind, indem sie neue Selbstverständlichkeiten etablieren, andererseits dabei jeweils den radikalen Anspruch, das bestehende System selbst umzustürzen, verlieren, immer wieder auf das falsche Ganze zu verweisen. In Bezug auf das Geschlechterverhältnis würde das für mich heißen, sich immer wieder genau anzuschauen, was alles auf der Strecke geblieben ist bei der Durchsetzung von Frauenrechten und Gleichberechtigung. Der Wunsch danach, sich nicht als gegendertes Wesen bewegen zu müssen, ist es sicherlich. Und nicht nur er wird sich unter den gegebenen Verhältnissen auch nicht realisieren lassen. Jetzt der letzte Punkt von mir, SI und Punk. Wo sind die Riot Girl Bands der SI? Ich bin nichts und müsste doch alles sein. Die SI forderte eine radikale Negation des Bestehenden, die wiederum darauf basierte, dass das Bestehende die radikale Negation von einem selbst bedeutet. Diese Grundlage teilt sie mit dem Punk. Beide propagierten Konzepte absoluter Respektlosigkeit gegenüber einer Gesellschaft, die absolute Respektlosigkeit gegenüber einem selbst verübte. Die situationistische Strategie der Psychogeografie testet, wie der Punk alles, was einem über den Weg läuft, auf den Gebrauchswert, den es für einen selbst hat. Mit einer solchen Strategie setzt man sowohl sich selbst absolut, als auch geht einem der Wert, den Dinge eventuell für andere haben, am Arsch vorbei. Das ist einerseits ja auch das Schöne am Punk, steht aber andererseits so etwas wie PC, was ja die Zurückweisung der Unterdrückung anderer beinhaltet, komplett entgegen. Nicht zuletzt deswegen gab es ja in der Punk-Bewegung auch Female-Bands, die sich selbst absolut gesetzt haben und somit eine bestimmte Emanzipation gegenüber der Männerdominierung selbst thematisiert und realisiert haben. Dabei haben sie nicht nur den Punk, sondern auch die Emanzipationsbewegung der 70er Jahre aufgenommen und sind bis in die 90er Jahre und die heutige Zeit hinein als Riot-Girl-Bewegung sowohl feministisch als auch antibürgerlich aufgetreten. Wo sind aber die Riot-Girl-Bands der SI? Dazu lässt sich eigentlich nur sagen, dass es bis heute keine feministische Variante der SI-Kritik gibt. Die Thematisierung von Alltag in abstrakten Begriffen steht, wie ich vorhin ausgeführt habe, einer feministischen Aneignung entgegen. Queere Praxen, die ich als Beispiel für eine Aktualisierung des Psychogeografie-Konzepts genannt hatte, lassen sich zwar mit situationistischen Begriffen beschreiben. Die Kriterien, nach denen man Forderungen, Praxen und Bewegungen beurteilt, ob man sie als radikal, emanzipatorisch, langweilig oder affirmativ einstuft, hat man jedoch nicht von den Situationisten, sondern von woanders, beispielsweise aus der kritischen Theorie. Die Kritik der SI scheint für feministische Ansätze schlicht und einfach nicht brauchbar zu sein. Danke. Und zu dir. Wenn ich jetzt zu der kritischen Theorie des Spektakels und der praktischen Kritik des Geschlechts einige Gedanken äußere, dann fallen die zum Teil hinter das schon Dargestellte der Problematik zurück. Eigentlich nicht viel Neues, möchten aber der Schlussfolgerung eine andere Wendung geben. Ich möchte zuerst an der Frage des ersten Beitrags anknüpfen, die hieß, wie kann die praktische Assoziierung für Kommunismus die Duldsamkeit gegenüber der Verunmöglichung der Aneignung, auch und gerade der polymorphen, also vielförmigen Gesellschaftlichkeit der Geschlechter, jetzt begrifflich ganz pauschal gefasst als Sexis und Gender in dem Sinne, wie kann die praktische Assoziierung für Kommunismus diese Duldsamkeit gegenüber der Verunmöglichung der Aneignung, auch und gerade der polymorphen Gesellschaftlichkeit der Geschlechter verwirklichen, im Hier und Jetzt des gegenwärtigen Alltagslebens? Eine Antwort darauf möchte ich als Gegenthese dann zum Schluss des gerade eben gehörten Beitrags entwerfen. Da hieß die Schlussthese, die Kritik der SI scheint für feministische Ansätze unbrauchbar zu sein. Ich möchte die These wagen, dass dies nur Schein ist. Die situationistische Kritik kann tatsächlich auch für feministische und postfeministische Ansätze in Gebrauch genommen werden, wenn ihre theoretischen Möglichkeiten aktualisiert werden und damit die Intentionen dieser Ansätze in Richtung der Aufhebung der Trennungen zwischen den Menschen, gesellschaftliche Trennungen, auch praktisch neu experimentiert werden können. Die zu aktualisierenden Theoreme wären vor allem die Fundierung des Spektakelbegriffs und der Spektakelanalyse in der Kritik der politischen Ökonomie, die bei der SI vorliegt. Das Spektakel, so heißt eine der Bestimmungen des Spektakels, das Spektakel ist ein durch Bilder vermitteltes gesellschaftliches Verhältnis. Und wir können inzwischen sehen, was die SI dabei übersah, dass dieses Bilderverhältnis zugleich auch immer schon eines der Gender-Reproduktion war. Dass diese wahren Bilder, also Bilder von Waren mit Waren und Bilder als Waren und Waren als Bilder, auch immer zugleich Repräsentationen von Sexis und Genderrollen, damit aber auch gesellschaftliche Vermittlung des Sexuierungs, wie das Volksmar Sigusch, der Sexualforscher, mal formuliert hat, des Vermittlung des Sexuierungs und des Genuierungszwangs, also der Herstellung von Sex und Gender im Individuum sind. Das sind diese wahren Bilder auch immer zugleich als Repräsentationen der Sexes- und Genderrollen. Eben wurde die Formulierung gefunden, das Spektakel realisiert sich durch die Körper. Ich möchte darauf hinweisen, dass sich in der Wert- und Warenformanalyse von Karl Marx in Kapital, der Produktionsprozess des Kapitals, Kapitalband 1, zuhauf Bildlichkeiten finden, die ich jetzt hier wegen der Kürze der Zeit, das kann aber nachgetragen werden in der Diskussion oder im Seminar die nächsten Tage, zuhauf Motive, Metaphern, Hilfsbegriffe und Begrifflichkeiten finden, die auf diese Körperlichkeit als gesellschaftliches, als Naturding, als reine übernatürliche Gesellschaftlichkeit, als Materiatur und so weiter in einer, kann man eben nur sagen, dialektischen Identität von Gesellschaftlichkeit und Naturhaftigkeit abheben. Und wenn wir, das sind wir nicht, wären wir nicht die Ersten, die das versuchen, konsequent hier die wahren Stelle, das Wort wahre ganz einfach, durch die das Wort Geschlecht im Sinne von Sex und Gender ersetzen würden, wird es auf den ersten Blick so aussehen, als bräuchte man überhaupt nichts daran ändern. Auf den zweiten Blick ist natürlich zu warnen vor Analogieschlüssen. Aber auf diese Dimension möchte ich hinweisen, des Geschlechts, das einhergeht mit der politischen Ökonomie, wie Marx sie zuerst akribisch entwickelt hat. Eine weitere These der Spektakeltheorie lautet, das Spektakel ist das Kapital in einem derartigen Akkumulationsgrad, dass es Bild wird. Das heißt, nicht irgendeine Simulacren-Theorie oder so etwas. Das heißt, indem es als Proletarisierung der Welt und Totalisierung der Staatlichkeit das alltägliche Leben und alles individuell wie historisch Erlebte kolonisiert, reell subsumiert, subsumiert das Kapital und das Spektakel auch alle Lebensäußerungen unter das, was wir heute als Hilfsbegriff die heteronormative Matrix nennen, als Hilfsbegriff vorläufig, die ihr entsprechenden Normierungen und Trennungen des menschlichen Geschlechts. Und diese reelle Subsumption der Individuen ist von den Trennungen der Gesellschaft in Klassen und von der staatlichen Gewalt gegenüber der Gesellschaft unablösbar. Diese Trennungen bedingen sich wechselseitig, Klassentrennung, Trennung Staat und Gesellschaft und Trennung des Geschlechts, Geschlechtertrennungen, und können auch nur zusammen abgeschafft werden. Eine weitere These, ein weiteres Theorem lautet, das Spektakel ist die materialisierte Ideologie. Mit dieser ideologiekritischen These sui generis wird auch die fetischistische verkehrte Bewusstseins- oder der fetischistische verkehrte Bewusstseins- und Seins Zusammenhang, also gesellschaftliches Sein und Bewusstsein, diese Identität, der Zusammenhang der gesellschaftlichen Funktion begreifbar, welche die getrennten Bilder vom menschlichen Geschlecht und seine Bilder der Trennung im materiellen Lebensprozess erfüllen. Eine Naturalisierung der falschen Rollenzuweisungen entlang männlich oder weiblich, also binär kodiert. Das führt wiederum zur Neubeachtung und neuen Lesart der, also in konsequenter Weise, neuen Untersuchung der dessen, was Marx auch im Fetischkapitel die Denk-, Gesellschafts- und Naturformen, die zuerst von Begriffs- und Kategoriendenkern wie Aristoteles untersucht worden waren, also kategoriale theoretische Arbeit bezeichnet, der Zusammenhang von Denkformen, Gesellschaftsformen und Naturformen, in dieser Reihenfolge nennt Marx es. Das sind jetzt zunächst nur, du sagst es schlicht und einfach, nicht mehr in Gebrauch nehmbar, das sind jetzt zunächst nur schlicht und einfach Thesen für eine Möglichkeit der Ingebrauchnahme der kritischen Theorie von der Gesellschaft des Spektakels. Wohl bemerkt, die situationistische Theorie, die Kritik des Spektakels, bezeichnete sich immer als die kritische Theorie und ein Teil der kritischen Theorie, die auch außerhalb ihrer existiert hat. Es gibt nicht die kritische Theorie, sagen wir der Frankfurter Schule, oder die kritische Theorie Walter Benjamins oder die kritische Theorie Siegfried Krakauers oder die kritische Theorie der SI, sondern es ist eine Strömung und eine Bewegung selbst, die den bestehenden Zustand aufhebt. Ob sie der Konkretisierung der herrschenden Geschlechternorm und dem Aufmischen, ja Aufheben der Trennungen von Sexes, Gender tatsächlich nützlich ist, könnte sich erst im Zusammenspiel von theoretischer und praktischer, ich sag's mal ganz plump, Anwendung der Spektakeltheorie auf die materielle und bildliche Dimension der Geschlechterbewegungen herausstellen. Aber dass das möglich wäre, dafür spricht einiges. Vor allem die Aktiv-Passiv-Struktur, die schon erwähnt wurde, der Geschlechterrepräsentationen, die sich auf der bildlich-libidinösen Ebene als die männlich-weiblich-Zuschreibungen schlechthin herausgestellt haben. Hier ist an Sigmund Freud zu erinnern, das kann ich jetzt nicht zitieren, weil das alles zu lang dauern würde, das kann alles nachgeliefert werden, wie Freud tatsächlich als erster auf die bloße Bildlichkeit und die bloße Benennung der Geschlechter auch in der Biologie als aktiv-passiv-Funktionszuweisungen und nicht mehr hingewiesen hat. Die sich zugleich auf der materiell-ökonomischen Ebene des Handelns derselben Menschen ebenso finden, wieder ist hinzuweisen und auf die Stichworte und die Leitmotive aus der marxischen Wertformanalyse und dem Band 2 des Kapitals, der Zirkulationsprozess des Kapitals. Das Materialistische einer solchen Kritik der Bilder im weitesten Sinne als Repräsentationen besteht nicht etwa in einem Analogieschluss, sondern in ihrer Rückführung auf den Spiegelcharakter der Wert- und Warenform, die analytisch und wirklich die Keimzelle oder, wie Marx es nennt, Kerngestalt der kapitalistischen Reproduktionstotalität ist. Also Reproduktion wieder nicht gefasst, wie es in der Linken sehr weit eingerissen ist, als eine eigene Sphäre. Das lässt sich durch die Kritik der politischen Ökonomie nicht stützen, denke ich, sondern es ist von der Totalität sämtlicher Sphären, auch der gerade der Produktionssphäre und ihrer Bedingungen, der Bedingungsverhältnisse, die in der Reproduktion der einzelnen Lohnabhängigen, das heißt sozusagen der Milchkuh, die was fressen muss, damit sie gemolken werden kann, sich herstellen. Zu zeigen ist, der Begriff und der gesellschaftliche Vorgang des Spektakels selbst ist direkt im Wertspiegel verankert. Wertspiegel, so nennt Marx die Äquivalentform, die sich im Geld, wie er sagt, kristallisiert, das heißt als verblendendster Fetisch der modernen Welt konzentriert und totalisiert als Grundlage für die Möglichkeit von Kapital. Und es kann nun genau untersucht werden, dass und wie die Aktiv-Passiv-Rollen in diesem warenförmigen Handeln der Menschen genau den weiblich-männlichen Reflexionen folgen, also Spiegelungen des einen im anderen, und diese jenen folgen. Sie sind identisch, sehr weitgehend, aber, wieder Warnung vor einem Analogieschluss, es gibt auch das Nicht-Identische. Auf der Ebene, die Marx als Reflexionsbestimmungen in Gebrauchnahme der Hegelschen Dialektik nennt, als gesellschaftliche Hieroglyphen und so weiter bezeichnet, haben wir es direkt mit Körpern, mit Materiatur und Naturalformen zu tun. Nur durch die Dialektik dieser Naturkörper und der rein gesellschaftlichen Gegenständlichkeit, Tauschwert, ist die bildlich-fetischistische Repräsentation der warenproduzierenden Gesellschaft überhaupt möglich, kann sie sich täglich und stündlich überall vollziehen als moderner Lebensprozess. Wir sehen hier die entscheidenden Geschlechterrollen, Bilder und Funktionen, aktiv, passiv und andere in Aktion. Hier fällt sogar kategorial zusammen, aber auch wieder auseinander, das, was wir als Natur und Gesellschaft sowie Denken und Handeln zu bezeichnen gewohnt sind. In einem Stoffwechselprozess, wie Marx es nennt, der die menschlichen Beziehungen als die von Natur und Körperwesen ebenso wie von gesellschaftlichen Individuen bisher immer nur in Form von Trennungen, Arbeitsteilungen und hierarchischer Rollenzuweisungen entlang Geschlechterbildern normiert und, wie Judith Butler es einfach so sagt, konstituiert hat, was immer das heißen mag. Es fällt aber zugleich auch nur im verkehrten Bewusstsein in eins. Die Aufkündigung, ja sogar schon bloße Vorstellung geschlechtlicher Alternativen, erscheint von daher noch schwieriger oder unnatürlicher als der Umsturz und die Umwälzung der Eigentumsformen so schon erscheint. Der Hinweis auf diese materialistische und zugleich imagologische, könnte man sagen, bildwissenschaftliche, aber materialistisch bildwissenschaftliche Leistung der Spektakeltheorie muss hier soweit genügen, nur um zu sagen, die Untersuchung ihrer genderkritischen Dimension und Tragweite können wir nicht verlangen oder erwarten von den Situationistinnen in ihrer Zeit. Das müssen wir schon selber tun. Da aber, wo die SI nicht nur zurückblieb hinter der theoretischen Möglichkeit und praktischen Notwendigkeit ihrer eigenen Spektakelkritik, und dies gilt hier, wie gezeigt worden ist, für die Entwicklung in eine Kritik des Patriarchats, denn die SI hat zwar immerhin radikal die Institution Familie kritisiert, aber eben ohne deren patriarchalischen, konkreten Inhalt, die heteristische oder man kann auch so fassen, ödipale Geschlechterreproduktion. Es gilt für die Entwicklung in eine Kritik der Naturalisierung dieser Trennungen, welche die SI eher sogar blockiert hat. Da schlägt die situationistische Selbstentfremdung theoretisch und praktisch in das Geschlecht des Situationismus um. Tatsächlich ist das je länger, je deutlicher geschehen. Der Nimbus und das verkehrte Bild von der situationistischen Leistung, vom Aktivismus und Extremismus, dem Savoir-vivre und so weiter, der Situs, der legendären SI, beruht darauf und ist in der Tat sowohl feministisch wie postfeministisch unbrauchbar für die wirkliche Bewegung, die den jetzigen Zustand aufhebt, als subkutane Tendenz. Was wir aber könnten, die Elemente, Segmente und Momente dieser Bewegung, die den wirklichen Zustand aufhebt, zu der nach der Ära der SI zum Beispiel die sogenannte Queerness-Bewegung gehört, wie könnten diese Segmente und Momente tatsächlich zu einer revolutionären Qualität sich herausarbeiten? Es wurde auch vorhin gesagt, eine revolutionäre Bewegung gibt es nicht. Bewegung ja, auch wühlende Bewegung, aber revolutionäre Qualität würde sie eben erst durch eine Masse von Bewusstsein erlangen können, um den jetzigen Zustand wirklich aufheben zu können. Das ist möglich einzig durch eine selbsttätige, das heißt nicht am Gängelband der akademischen, staatlich garantierten Theoriebildung und Forschung weiterlaufende Praxis der Theorie. Nur dadurch kann sie Bestandteil einer, wie die SI es richtig nannte, einer Klasse des Bewusstseins werden. Und diese eigenständige Forschung ist ebenfalls vorformuliert und ein wenig experimentiert worden durch die SI bis in die Bewegung der Besetzungen, der Fabrikbesetzungen, also einer proletarischen Bemächtigung eines regelrechten Revolutionsanlaufs in einem hochentwickelten kapitalistischen Land, wie vorher und nachher nicht wieder möglich war. Bis in diese Bewegung der Besetzungen hinein ist das experimentiert und postuliert worden, 1968, von den Situationistinnen in den 60s. Sie nannten dieses Experimentieren und diese Konzeption Psychogeografie. Auch das wurde vorhin schon skizziert. Diese Psychogeografie als Gesamtkonzeption gelte es aktuell wieder zu entdecken, zu entfalten, neu zu erfinden in der Dimension der alltäglichen Trennungen des Geschlechts heute. Denn wie auch in Anknüpfung an die schon erwähnte Andrea Truman mit ihrer ernüchternden Bestandsaufnahme in den Beiträgen vorhin auch gezeigt und angedeutet worden ist, findet sich das gesellschaftliche Individuum, ganz besonders wenn es als Frau leben bzw. genauer überleben muss, heute in einer wahrhaft desolaten, so nennt es Andrea Truman, einer desolaten Lebenssituation. Und die Lebenssituation war der Ausgangspunkt für die Situationisten mit ihrer Konzeption, eine Situation zu konstruieren und zu schaffen, eine Reihe von Situationen bis zu der Situation, wo keine Umkehr mehr möglich ist, nach zurück. Zwischen betrieblicher sowie gesamtgesellschaftlicher Arbeit beziehungsweise sogenannter Arbeitslosigkeit einerseits und der sogenannten Reproduktionssphäre familialer beziehungsweise alleinerziehender Doppelt- und Mehrfachbelastung andererseits scheint die Aufkündigung der heteristischen Geschlechtsordnung, das Undoing Gender, wie es benannt worden ist, höchstens in den immer mehr nach spektakulärer Langeweile, auch das ist angedeutet worden, aussehenden Aktionsformen, ereignisinszenierenden Praxisformen eines sozusagen Ungender Mainstreaming, sich seine Spielräume ausgereizt zu haben, von dem notwendigen und ehrenwerten Gender Mainstreaming selbst abgesehen. Die Bornierungen zementieren die Möglichkeit des Undoing Gender in der Lohnarbeitswelt und der Öffentlichkeit und last but not least, gerade auch in den privaten, ja intimsten Beziehungen betonieren sie das ein. Obwohl die Trennung des Geschlechts die älteste, am meisten naturbeschwerte, also wahrlich Körper von Gewicht und von welchem, daher auch vorgängigste und eben intimst Affekte aufgeladenste soziale Konstruktion des Menschengeschlechts ist, durch sich selbst, muss ihre Abschaffung aktuell neu erfunden werden. Das bedarf einer Forschungsmethode und Forschungsentfaltung mit dem Anspruch, den die Psychogeografie damals erstmals formuliert hatte, der Situationisten. Darin kann das Erfahrungen kommunizieren, die Bestandsaufnahme und das Kartografieren der Zonen, würde man heute sagen, des geschlechterrevolutionären Bewusstseins und seiner Gesten, das Experimentieren mit der Kritik der allgegenwärtigen alltäglichen Bilderreproduktion, das allgegenwärtige Doing Gender, seine performativen Gesten und Sprachformen zu entwenden, stillzustellen und als Undoing Gender für eine polymorphe kommunistische Gesellschaftlichkeit gelernt werden zu wenden. Danke.